Am frühen Nachmittag hatten die Mitarbeiter des Kölner Stadtarchivs bemerkt, dass etwas nicht stimmte. In den Wänden des fensterlosen Baus aus den 70er Jahren zeigten sich Risse, Fensterscheiben zerbarsten. Und dann brach das Gebäude einfach in sich zusammen. Die Augenzeugen konnten es nicht fassen. Ich stand auf der Straße und habe gerade noch mir einen Kaffee geholt. Und auf einmal begann die Ruferei. Die Bauarbeiter haben uns alle weggeschickt, haben gesagt, wir sollen auf jeden Fall sofort den Ort räumen. Die Mitarbeiter aus dem Archiv sind alle rausgelaufen. Ich habe mich noch mal umgedreht. Ich sah, wie die Fassade gebröckelt ist von dem ganzen Gebäude. Die ersten Scheiben gefallen sind. Und dann sind wir alle nur noch gerannt. Und das ganze Gebäude ist eingestürzt. An der Severinstraße sieht es aus wie nach einem Erdbeben. Vom Stadtarchiv ist nur noch ein 3 Meter hoher Schuttberg übrig. Die Front des Nachbarhauses ist eingestürzt und gibt den Blick frei auf die Wohnungen. Die Polizei sperrte die anliegenden Hauptverkehrsstraßen in der Kölner Südstadt. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 80 Fahrzeugen und 250 Einsatzkräften an. Der Rektor des benachbarten Gymnasiums evakuierte vorsichtshalber die ganze Schule, die jedoch stehen blieb. 6 Personen, deren Verbleib zunächst unklar war, haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet. Spürhunde suchen in den Trümmern nach möglichen Verschütteten. Verletzt wurde nach Stand der Ermittlungen niemand, sagt Polizeisprecher Wolfgang Baldes. Das ist zurzeit noch eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also bis jetzt haben wir keine Verletzte. Möglicherweise könnte es aber sein, dass sich Personen unter den Trümmern befinden. Dafür gibt es zurzeit keine Anhaltspunkte, aber man kann es auch nicht sicher ausschließen. Das Erdreich an der Unglücksstelle wird nun mit 1000 Kubikmetern Beton stabilisiert. Die Arbeiten werden vermutlich die Nacht über andauern. Erst dann können die Bergungsarbeiten fortgesetzt werden. Wie es zu dem Einsturz kam, muss erst noch geklärt werden. Für den ehemaligen Abteilungsleiter des Archivs, Eberhard Illner, steht die Ursache dagegen bereits fest. Im Deutschlandradio Kultur erhob Illner schwere Vorwürfe gegen die Stadt und die Kölner Verkehrsbetriebe. Das liegt nicht an dem Gebäude, sondern es lag an den Arbeiten, die sich vor dem Gebäude seit einigen Jahren oder Monaten jetzt intensiver abgespielt haben. Es ist der U-Bahn-Bau. Es gab ganz klare Warnungen auch vorher. Ich selber habe im Keller des Gebäudes im Sommer letzten Jahres Setzungsrisse festgestellt, das natürlich auch an die Archivleitung weitergegeben. In der letzten Woche wurden Hinweise laut auf erhebliche Senkungsrisse. Und wie ich eben gerade auch von der Stadt Köln erfahren konnte, wurde auch von offizieller Seite bestätigt, dass diese Hinweise eingegangen sind. Nach Angaben der Feuerwehr ist in einer unmittelbar benachbarten Baugrube eine Öffnung entstanden. Erde sei nachgerutscht und dadurch sei dem historischen Archiv möglicherweise der Boden entzogen worden. Die Bauarbeiten an der neuen U-Bahn-Linie, die Köln in ein paar Jahren von Nord nach Süd durchziehen soll, hatten schon mehrfach für Ärger gesorgt. Im September 2004 war der Turm der Kirche St. Johann Baptist in beträchtliche Schieflage geraten. Er hieß fortan nur noch der schiefe Turm von Köln. Mit Hilfe einer Hydraulikpresse konnte er jedoch wieder aufgerichtet werden. Kostenpunkt 1 Million Euro. Die Schäden, die nun durch den Einsturz des Archivs entstanden sind, werden sich erst in einigen Wochen beziffern lassen. Schließlich befand sich darin eine der größten und bedeutsamsten städtischen Sammlungen Deutschlands. 65.000 Urkunden aus mehr als 1000 Jahren Stadtgeschichte waren dort untergebracht, erklärt der frühere Abteilungsleiter Eberhard Illner. Es ist die komplette Überlieferung der Stadt Köln von rund 1000 Jahren dort gelagert gewesen, angefangen von den Ratsprotokollen über die Schreinsurkunden, über die Hanseurkunden, die wertvollen Handschriften, unter anderem Albertus Magnus, der kölnischen Klöster und Stifter. Ich sage nur die Stichworte Heinrich Böll, Hans Meyer, Ferdinand Hiller, Jacques Offenbach und ein bedeutendes Architekturarchiv sehe ich vor mir praktisch jetzt unter Bergen von Beton und Bergen von Schutt. Es ist erschütternd.